am Anfang grün. Sie müssen erst vernünftig blühen. Auch wenn ein Mädel dir gefällt, dann stell sie erst einmal aufs Feld. Wir alle kennen solche Geschichten über Liebe wie bei Bonnie und Clyde. Ohne Kleidung wär es doch viel schöner, doch sind Mann und Frau dazu bereit. Eieiei, eieiei, was gab es zuerst, das Huhn, das Ei? Eieiei, eieiei, was denkt sich der liebe Gott dabei? Aus der Raupe wird ein Schmetterling und aus dem Apfel ein Apfelring. Manches braucht zum Reifen Zeit, sorry Pepe, tut uns leid. Die Leute haben so gewollt, von uns wird's ganz neu aufgerollt. Geile Message, neuer Sound, als Trio sind wir echt erstaunt. Alle fühlen diesen Beat, hebt die Hände, singt das Lied. Tomaten sind am Anfang grün, sie müssen erst vernünftig blühen. Auch wenn ein Mädel dir gefällt, dann stell sie erst einmal aufs Feld. Tomaten sind am Anfang grün. Das soll alles reifen. Wieso kann bei Reifen in die Luft entweichen? Kommen und gehen ist im Leben nicht schwer, wenn's im Bett doch genauso wär. Eieiei, eieiei, was gab es zuerst, das Huhn, das Ei? Eieiei, eieiei, was denkt sich der liebe Gott dabei? Aus dem Pony wird ein Pferd und aus zwei Puppen Ernie und Bert. Pepe, Robin, Wally Style, jetzt gehen die Tomaten steil. Am Anfang sind die Dinger grün, müssen erst vernünftig blühen. Geile Message, neuer Sound.